Abschnitt 5 aus David Copperfield Band 7 von Charles Dickens, übersetzt von Julius Seibt. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. 42. Kapitel Unheil. Es ist mir, als geziemte es sich nicht einmal in diesem nur für mich bestimmten Manuskript niederzuschreiben, wie angestrengt ich in meinem Gefühl der Verantwortlichkeit gegen Dora und ihre Tanten in dieser schrecklichen Stenografie arbeitete. Ich will es nur zu dem, was ich bereits von meiner Ausdauer zu jener Zeit meines Lebens und einer geduldigen und fortgesetzten Energie, welche damals in mir reifte und welche, wenn ich überhaupt eine Stärke habe, die starke Seite meines Charakters wurde, gesagt habe, hinzufügen, dass darin die Quelle aller meiner Erfolge im Leben liegt. Ich bin sehr glücklich in irdischen Dingen gewesen. Viele Leute haben sich viel mehr angestrengt, und es ist ihnen nicht halb so gut gelungen. Aber nie hätte ich tun können, was ich getan habe, ohne die Gewohnheiten der Pünktlichkeit, der Ordnung und des Fleißes, ohne den festen Entschluss, mich immer auf einen einzigen Gegenstand zu beschränken, wie rasch auch ein anderer ihm folgen mochte, die ich damals annahm. Ich schreibe dies wahrhaftig nicht in der Absicht, mich selbst zu loben. Wer wie ich auf sein ganzes Leben so im Einzelnen zurückblickt, muss ein sehr guter Mensch gewesen sein, wenn er von dem bittern Gefühl verschont bleibt, dass er viele Gaben vernachlässigt, viele Gelegenheiten versäumt, viele Empfindungen von ihrem echten Ziel abgelenkt hat. Ich besitze nicht eine natürliche Gabe, die ich nicht manchmal falsch angewendet hätte. Ich meine einfach, dass ich alles, was ich in meinem Leben zu tun versucht habe, bemüht war, mit ganzem Herzen zu tun, dass ich allem, dem ich mich einmal widmete, mich ganz hingegeben habe, dass ich in großen wie in kleinen Dingen stets vollkommen ernst war. Ich habe es nie für möglich gehalten, dass eine angeborene oder ausgebildete Fähigkeit der Begleitung ausdauernder und geduldiger Eigenschaften entbehren und hoffen könnte, ihr Ziel zu erreichen. Auf anderem Wege erreicht man auf Erden nichts. Ein glückliches Talent und eine glückliche Gelegenheit können die beiden Seiten der Leiter bilden, auf der manche Menschen emporsteigen. Aber die Sprossen der Leiter müssen von hartem und dauerhaftem Stoff gemacht sein, und es gibt keinen Ersatz für anhaltenden, energischen und aufrichtigen Ernst. Nie mit einer Hand etwas anzufassen, auf das ich mein ganzes Ich wenden konnte, und nie mit meiner Arbeit hinter meiner ursprünglichen Absicht zurückzubleiben, das sind meine goldenen Regeln gewesen. Ich brauche hier nicht zu wiederholen, wie viel ich von der Übung, die ich hier in Vorschriften gebracht habe, Agnes verdanke. Meine Erzählung wendet sich jetzt mit dankbarer Liebe zu Agnes. Sie kam auf 14 Tage zum Besuch zum Doktor. Mr. Wickfield war ein alter Freund des Doktors und der Doktor wünschte, mit ihm zu sprechen. Sie und ihr Vater kamen miteinander. Es überraschte mich nicht sehr, als ich von ihr hörte, sie habe in der Nähe eine Wohnung für Mrs. Heep gesucht, deren Rheumatismus eine Luftveränderung erfordere und welche dieselbe gern in dieser Gesellschaft vornahm. Ebenso wenig wunderte es mich, als schon am nächsten Tage Uriah als pflichtgetreuer Sohn seine würdige Mutter nach der Stadt brachte. »Ja, sehen Sie, Master Copperfield«, sagte er, als er sich mir, während ich im Garten des Doktors spazieren ging, zur Gesellschaft aufdrang, »wenn man liebt, so ist man ein wenig eifersüchtig. Wenigstens hat man gern ein Auge auf der Geliebten.« »Auf wen sind Sie denn eifersüchtig?«, sagte ich. »Ich danke Ihnen, Master Copperfield«, erwiderte er, »für jetzt auf niemanden insbesondere. Wenigstens auf keine männliche Person.« »Meinen Sie etwa, dass Sie auf eine weibliche Person eifersüchtig sind?« Er warf mir aus seinen bösen roten Augen einen Seitenblick zu und lachte. »Wahrhaftig, Master Copperfield«, sagte er, »ich sollte sagen, Mister, aber ich weiß, Sie entschuldigen schon die alte Angewohnheit. Sie sind so freundlich, dass Sie mich ausholen können wie einen Korkzieher. Nun, ich will es Ihnen nur sagen, fuhr er fort, indem er seine fischkalte Hand auf meine legte. Ich bin im Allgemeinen bei Damen nicht beliebt, Sir, und bin es bei Mrs. Strong nie gewesen. Seine Augen sahen jetzt grün aus, wie sie mich mit schurkischer List beobachteten. »Was meinen Sie?« sagte ich. »Nun, obgleich ich ein Jurist bin, Master Copperfield«, gab er mit einem trockenen Grinsen zur Antwort, »so meine ich jetzt doch, was ich sage.« »Und was wollen Sie mit Ihrem Blick sagen?« frug ich ruhig weiter. »Mit meinem Blick? Aber Sie nehmen es scharf, Copperfield. Was ich mit meinem Blick meine?« »Ja«, sagte ich, »mit Ihrem Blick.« Er schien darüber sehr vergnügt zu sein und lachte so herzlich, als es ihm überhaupt nur möglich war. Nachdem er sich das Kinn mit der Hand geschabt, fuhr er mit zu Boden gesenkten Augen fort und schabte dabei immer noch sehr langsam am Kinn. »Als ich noch ein gewöhnlicher Schreiber war, sah sie immer auf mich herab. Meine Agnes musste immer in ihrem Hause sein, und gegen sie war sie immer freundlich, Master Copperfield, aber ich stand zu tief unter ihr, um beachtet zu werden.« »Nun«, sagte ich, »nehmen wir das für wahr an.« »Und unter ihm auch«, fuhr Uriah sehr deutlich und in nachdenklichem Tone fort, während er immer noch das Kinn rieb. »Kennen Sie den Doktor nicht besser«, sagte ich, »dass Sie glauben können, er wisse etwas von Ihrem Dasein, wenn Sie nicht vor ihm stehen?« Er sah mich wieder mit seinem alten Seitenblick an und zog sein Gesicht in die Länge, um besser das Kinn reiben zu können, als er fortfuhr. »Ach Gott, ich spreche nicht vom Doktor. Oh nein, von dem armen Manne nicht. Ich meine Mr. Morden.« Das Herz sank mir im Busen. Alle meine Zweifel und Befürchtungen über diese Sache des Doktors Glück und Frieden, alle die verschiedenen Möglichkeiten von Schuld und Unschuld, die ich nicht enträtseln konnte, sah ich jetzt der Hand dieses Menschen anvertraut. »Er kam nie auf die Expedition, ohne mich dahin oder dorthin zu kommandieren«, sagte Uriah. »Er tat ganz vornehm, der Herr. Ich war sehr bescheiden und demütig und bin's noch. Aber das gefiel mir nicht, und das gefällt mir jetzt auch nicht.« Er hörte auf, sich an dem Kinne zu kratzen, und saugte die Wangen zwischen die Zähne, bis sie darinnen zusammenzutreffen schienen, und dabei haftete sein Seitenblick immer noch auf mir. »Sie ist eine von den schönen Frauen«, fuhr er fort, als er seinem Gesicht langsam seine natürliche Form wiedergegeben hatte, »die Leuten, wie ich bin, nicht freundlich gesinnt sind. Sie ist gerade so eine Person, die Agnes größere Rosinen in den Kopf setzen könnte. Ich bin kein Mann für Damen, Master Copperfield, aber ich habe Augen im Kopfe und schon seit langer Zeit. Wir gemeinen Leute haben meistens Augen und wir sehen damit.« Ich bemühte mich, unbefangen zu scheinen, aber, wie ich an seinem Gesicht sah, mit schlechtem Erfolg. »Aber ich lasse mich nicht herunterkriegen, Copperfield«, fuhr er fort und zog den Teil seines Gesichtes, wo seine roten Augenbrauen gewesen wären, wenn er welche gehabt hätte, mit tückischem Frohlocken in die Höhe, »und ich werde mein Möglichstes tun, um dieser Freundschaft ein Ende zu machen.« »Ich billige sie nicht. Ich will gar nicht verhehlen, dass ich etwas eifersüchtiger Natur bin und alle Eindringlinge fernhalten will. Wenn ich's haben kann, setze ich mich nicht der Gefahr aus, gegen mich intrigieren zu lassen. Sie intrigieren immer und versetzen sich in den Glauben, andere Leute täten dasselbe«, sagte ich. »Vielleicht, Master Copperfield«, entgegnete er, »aber ich habe einen Beweggrund, wie mein Kompagnon immer sagte, und ich handle mit allem Ernst danach. Wenn ich auch ein gemeiner Mann bin, so lasse ich mir doch nicht zu viel zumuten. Es darf mir niemand in den Weg treten. Sie müssen mir wirklich Platz machen, Master Copperfield.« »Ich verstehe Sie nicht«, sagte ich. »Wirklich nicht«, sagte er mit einer seiner gewöhnlichen zuckenden Bewegungen. »Das dauert mich, Master Copperfield, da Sie doch sonst so gescheit sind. Das nächste Mal werde ich versuchen, mich deutlicher auszudrücken. Ist das nicht Mr. Morden, der dort an der Tür klingelt, Sir?« Er sieht beinahe so aus, entgegnete ich so unbefangen, als mir möglich war. Uriah blieb stehen, steckte die Hände zwischen seine dicken Knie und krümmte sich vor Lachen, vor ganz stillem Lachen. Kein Ton entschlüpfte seinem Munde. Mir war dieses Benehmen und vorzüglich das Letzte so zuwider, dass ich, ohne weitere Umstände zu machen, mich von ihm wegwandte und ihn in der Mitte des Gartens halb sitzend wie eine Vogelscheuche ohne Stütze zurückließ. An diesem Abend war es nicht, aber, wie ich mich wohl erinnere, an dem zweitnächsten, an dem Sonnabend, wo ich Agnes mit zu Dora nahm. Ich hatte den Besuch vorher mit Miss Lavinia verabredet und Agnes wurde zum Tee erwartet. Ich war ganz aufgeregt vor Stolz und Besorgnis, stolz auf meine liebe kleine Braut und besorgt, ob Agnes an ihr Gefallen finden würde. Auf dem ganzen Wege nach Putney, wo Agnes Inn und ich auf der Landkutsche saß, malte ich mir Dora in jeder der allerliebsten Erscheinungen, die ich so gut kannte, vor und dachte das eine Mal, sie sollte am liebsten so aussehen wie damals und war dann wieder ungewiss, ob ich sie nicht lieber sehen möchte, wie sie ein andermal gewesen war, und geriet durch solche Sorgen in ein vollständiges Fieber. Mich beunruhigte natürlich kein Zweifel, dass sie nicht hübsch aussehen konnte, aber es traf sich gerade, dass sie nie so hübsch ausgesehen hatte als heute. Sie war nicht im Zimmer, als ich Agnes ihren Tanten vorstellte, sondern hatte sich schüchtern versteckt. Ich wusste jetzt, wo ich sie zu suchen hatte, und fand sie richtig wieder hinter jener alten Tür, wo sie sich die Ohren zuhielt. Anfangs wollte sie gar nicht kommen und dann bat sie um 5 Minuten Frist. Als sie mir endlich ihren Arm gab, um sich in das Zimmer führen zu lassen, war ihr liebliches Gesichtchen ganz rot und hatte nie so hübsch ausgesehen. Aber als wir in das Zimmer traten und sie blass wurde, war sie noch 10.000-mal schöner. Dora fürchtete sich vor Agnes. Sie hatte mir gesagt, Agnes sei zu gebildet. Aber als sie das heitere und doch so ernste, das so gedankenvolle und so gute Gesicht sah, da ließ sie einen leisen Schrei fröhlicher Überraschung vernehmen und legte ihre Arme zärtlich um Agnes Hals und ihre unschuldige Wange an ihr Gesicht. Ich habe mich nie so glücklich gefühlt. Ich habe mich nie so gefreut als damals, wo ich die beiden so nebeneinander sitzen sah, als wie ich meine Geliebte so natürlich in diese herzlichen Augen hinaufblicken sah. Als wie ich den zärtlichen und schönen Blick sah, den Agnes auf sie warf. Miss Lavinia und Miss Clarissa teilten in ihrer Weise meine Freude. Es war der angenehmste Teeabend von der Welt. Miss Clarissa hatte den Vorsitz. Ich zerschnitt den süßen Grießkuchen und gab ihn herum. Die kleinen Schwestern hatten eine vogelartige Vorliebe für das Naschen an Körnchen und Zucker. Miss Lavinia sah mit wohlwollender Gunst auf uns herab, als ob unsere glückliche Liebe ganz ihr Werk wäre, und wir waren mit uns selber und miteinander vollkommen zufrieden. Die sanfte Freudigkeit Agnesens gewann aller Herzen. Ihre ruhige Teilnahme an allem, was Dora anging, ihre Art, mit Jip Bekanntschaft zu machen, der ihr sofort entgegenkam, ihre angenehme Weise, als Dora sich schämte, sich auf ihren gewöhnlichen Platz neben mich zu setzen, ihre bescheidene Anmut, die eine Menge schüchterner kleiner Vertrauensbeweise von Dora hervorlockte, schien unseren Kreis ganz vollständig zu machen. »Es freut mich so sehr, dass ich Ihnen gefalle«, sagte Dora nach dem Tee. »Ich glaubte es nicht, und ich brauche jetzt, da Julie Millsford ist, mehr als je eine Freundin.« Das habe ich ganz zu erwähnen vergessen. Miss Mills war abgesegelt und Dora und ich waren an Bord eines großen Ostindiensfahrers vor Gravesend gegangen, um Abschied zu nehmen, und wir genossen eingemachten Ingwer und Guava und andere Delikatessen dieser Art. Und wir verließen Miss Mills weinend auf einem Feldstuhl auf der Schanze sitzend mit einem großen neuen Tagebuch unter dem Arm, in welchem die von der Betrachtung des Ozeans geweckten ureigenen Gedanken unter Schloss und Riegel gebracht werden sollten. Agnes sagte, ich müsste sie wohl zu schwarz gemalt haben, aber Dora berichtigte dies sogleich. »Ach nein«, sagte sie mit einem Blick auf mich, indem sie ihre Locken schüttelte, »ich habe nichts als Lob gehört. Er hält so viel auf ihre Meinung, dass ich mich ordentlich davor gefürchtet habe. Meine gute Meinung kann nicht die Zuneigung zu einigen Leuten seiner Bekanntschaft verstärken«, sagte Agnes mit einem Lächeln, »sie ist des Gewinnens nicht wert.« »Aber ich möchte sie gewinnen«, sagte Dora in ihrer liebkosenden Weise, »wenn sie es gestatten.« Wir scherzten über Doras Wunsch, geliebt zu werden, und Dora sagte, ich sei eine Gans und sie könne mich nicht leiden, und der kurze Abend war mit wunderbarer Schnelle verschwunden. Die Zeit war nahe, wo die Landkutsche uns abholen sollte. Ich stand allein vor dem Feuer, als Dora leise hereinkam, um mir das gewöhnliche, allerliebste Küsschen vor dem Abschied zu geben. »Meinst du nicht, Dodi, wenn ich sie seit langer Zeit zur Freundin gehabt hätte?« sagte Dora, die hellen Augen heller glänzend und die kleine rechte Hand mit einem Knopfe meines Rockes spielend, »dass ich dann hätte gescheiter sein können?« »Lieber Schatz, was für ein Unsinn«, sagte ich. »Meinst du, es sei Unsinn?« entgegnete Dora, ohne mich anzusehen. »Weißt du das gewiss?« »Natürlich.« »Ich weiß nicht mehr, wie Agnes mit dir verwandt ist, du böser Mensch«, fuhr Dora fort, »immer noch mit dem Knopfe beschäftigt.« »Es ist keine Verwandte von mir«, entgegnete ich, »aber wir wurden zusammen erzogen wie Bruder und Schwester.« »Ich möchte nur wissen, warum du dich eigentlich in mich verliebt hast«, sagte Dora und fing an einem anderen Knopfe meines Rockes an. »Vielleicht, weil ich dich nicht sehen konnte, ohne dich zu lieben, Dora.« »Aber wenn du mich nun gar nicht gesehen hättest«, sagte Dora und nahm einen anderen Knopf. »Aber wenn wir nun gar nicht geboren worden wären«, sagte ich scherzend. Ich frug mich, worüber sie wohl nachdenken möge, wie ich in bewunderndem Schweigen die kleine weiche Hand, die an den Knöpfen meines Rockes spielte, das lockige Haar, das an meiner Brust ruhte, und die Wimpern ihrer niedergeschlagenen Augen, die langsam den spielenden Fingern folgten, ansah. Endlich sah sie mich an und stellte sich auf die Zehen, um mir nachdenklicher als sonst das herrliche Küsschen zu geben, einmal, zweimal, dreimal, und verließ dann das Zimmer. 5 Minuten später traten alle zusammen wieder herein, und Doras ungewöhnliche Nachdenklichkeit war ganz verschwunden. Sie bestand lachend darauf, ehe die Kutsche kam, Jip alle seine Kunststücke machen zu lassen. Das verlangte einige Zeit, nicht wegen ihrer großen Anzahl, sondern wegen Jips Sträuben, und als wir die Kutsche kommen hörten, waren wir noch nicht fertig. Zärtlich nahmen Agnes und sie voneinander Abschied. Und Dora sollte Agnes schreiben, die es aber nicht übel nehmen durfte, wenn ihre Briefe kindisch wären, sagte sie, und Agnes sollte an Dora schreiben. Und sie nahmen zum zweiten Male Abschied am Kutschenschlag. Und zum dritten Mal, als Dora trotz der Vorstellungen Miss Lavinias noch einmal herausgelaufen kam, um Agnes an dem Kutschenfenster an das Schreiben zu erinnern und gegen mich auf dem Dache neckend die Locken zu schütteln. Die Landkutsche sollte uns in der Nähe von Covent Garden absetzen, wo wir einen anderen Weg nach Highgate nehmen wollten. Ich sehnte mich wahrhaftig nach dem kurzen Spaziergang in der Zwischenzeit, damit Agnes Dora gegen mich loben könnte. Oh, was war das für ein Lob! Wie liebreich und innig empfahl sie das anmutige Wesen, das ich gewonnen hatte meiner zärtlichen Sorge. Wie gedankenvoll prägte sie mir in aller Anspruchslosigkeit ein, mit welcher Verantwortlichkeit ich für das verwaiste Kind zu sorgen habe. Niemals habe ich Dora so tief und wahr geliebt als an jenem Abend. Als wir wieder ausstiegen und in der sternenhellen Nacht nach dem Hause des Doktors gingen, sagte ich Agnes, dass dies ihr Werk sei. »Als du neben mir saßest«, sagte ich, »schienst du nicht weniger ihr Schutzengel als meiner zu sein, und so ist es mir noch, Agnes.« Ein schwacher Engel, aber treu, gab sie zurück. Der klare Ton ihrer Stimme, der mir gerade zu Herzen ging, veranlasste mich zu fragen: Die heitere Ruhe, die dir eigen ist, Agnes, und niemand anders, den ich kenne, hat sich so weit wiedergefunden, wie ich sehe, dass ich hoffe, du bist glücklicher zu Hause. »Ich fühle mich glücklicher«, sagte sie, »ich bin heiter und guten Mutes.« Ich warf einen Blick auf das ruhig heitere Gesicht, das emporblickte, und mir kam es vor, als ob die Sterne es edel machten. »Es ist keine Veränderung zu Hause eingetreten«, sagte Agnes nach einer Pause. »Keine neue Anspielung«, sagte ich, »auf, ich möchte dich nicht verletzen, aber ich kann nicht anders fragen, auf das, wovon wir bei unserem letzten Abschied sprachen?« »Nein, keine«, gab sie zur Antwort. »Ich habe sehr viel darüber nachgedacht.« »Du musst nicht so viel daran denken. Vergiss nicht, dass ich mein Vertrauen auf einfache Liebe und Wahrheit setze. Fürchte nichts für mich, Trotwood«, setzte sie nach einer Pause hinzu, »was du befürchtest, werde ich nie tun.« Obgleich ich nicht glaube, dass ich es bei kalter Überlegung jemals befürchtet hatte, so war es doch ein unaussprechlicher Trost für mich, die Versicherung von ihren eigenen treuen Lippen zu hören. Ich sagte ihr das. »Und wenn dieser Besuch vorbei ist«, sagte ich, »denn wir sind jetzt vielleicht zum letzten Male allein zusammen, wann wirst du dann wieder nach London kommen, liebe Agnes?« »Wahrscheinlich auf lange Zeit nicht«, gab sie zur Antwort. »Ich halte es für das Beste, um des Vaters Willen zu Hause zu bleiben. Für die nächste Zeit werden wir uns wahrscheinlich nicht oft sehen, aber ich werde fleißig an Dora schreiben und wir werden auf diesem Wege oft voneinander hören.« Wir standen jetzt in dem kleinen Hof vor dem Häuschen des Doktors. Es war schon spät. Im Fenster von Mrs. Cronks Zimmer war Licht und Agnes deutete darauf hin und wünschte mir gute Nacht. »Mach dir keine Sorgen«, sagte sie und gab mir die Hand, »über unser Unglück und unsere Trübsal. Ich kann in nichts glücklicher sein als in deinem Glück. Wenn du mir helfen kannst, so verlass dich darauf, dass ich dich darum bitten werde. Möge dich Gott immer segnen.« In ihrem freundlichen Lächeln und in den letzten Klängen ihrer lieben Stimme war es mir wieder, als sähe und hörte ich meine kleine Dora in ihrer Gesellschaft. Ich blieb eine Weile stehen und sah dann mit einem Herzen voll Liebe und Dankbarkeit zu den Sternen hinauf und ging dann langsam fort. Ich hatte ein Bett in einem anständigen Wirtshause in der Nähe gemietet und ging zur Gartenpforte hinaus, als ich mich zufällig umdrehend Licht in des Doktors Studierzimmer erblickte. Der halb vorwurfsvolle Gedanke kam mir, dass er ohne meine Unterstützung an dem Wörterbuch gearbeitet habe. Um zu sehen, ob dies wirklich so war und jedenfalls um ihm gute Nacht zu sagen, wenn er noch in seinen Büchern sitzen sollte, kehrte ich um, ging durch die Vorhalle, öffnete langsam die Tür und sah hinein. Die erste Person, die ich zu meinem Staunen bei dem gedämpften Licht der Studierlampe erblickte, war Uriah. Er stand dicht neben der Lampe, die eine magere Hand auf dem Mund, die andere auf den Tisch gestützt. Der Doktor saß in seinem Lehnstuhl und hatte das Gesicht mit den Händen bedeckt. Mr. Wickfield in großer, schmerzlicher Aufregung beugte sich unentschlossen über den Doktor und berührte seinen Arm. Im ersten Augenblick glaubte ich, der Doktor sei unwohl. Von diesem Gedanken beherrscht trat ich hastig einen Schritt vor, als ich Uriahs Augen begegnete und erkannte, was vorgegangen sei. Ich wollte mich entfernen, aber der Doktor winkte mir zu bleiben, und ich blieb. »Jedenfalls können wir die Tür zumachen«, bemerkte Uriah mit einer krümmenden Bewegung seines unbeholfenen Körpers. »Wir brauchen es nicht der ganzen Stadt wissen zu lassen.« Damit ging er auf den Zehen nach der Tür, die ich offen gelassen hatte, und machte sie sorgfältig zu. Dann kehrte er zurück und nahm seine frühere Stellung wieder ein. Es war ein aufdringliches Zurschautragen von mitleidigem Eifer in seiner Stimme und seinem Wesen, das wenigstens mir unleidlicher war als jedes andere Benehmen. »Ich habe es für meine Pflicht gehalten, Master Copperfield«, sagte Uriah Dr. Strong, »auf das aufmerksam zu machen, was wir schon zusammen besprochen haben. Sie schienen mich aber nicht recht zu verstehen.« Ich warf ihm einen Blick zu, gab aber keine andere Antwort, ging dann zu meinem guten alten Lehrer und sprach ein paar Worte zu ihm, die ihm zum Trost und zur Ermunterung dienen sollten. Er legte seine Hand auf meine Schulter, wie er es gewohnt gewesen, als ich noch ein Kind war, aber er erhob nicht sein graues Haupt. »Da Sie mich nicht verstanden, Master Copperfield«, fuhr Uriah in derselben zudringlichen Weise fort, »so darf ich mir wohl die Freiheit nehmen, bescheiden zu bemerken, dass wir unter Freunden sind, dass ich Dr. Strong auf Mrs. Strongs Benehmen aufmerksam gemacht habe. Es widerstand mir eigentlich recht sehr, Copperfield, mich in eine so unangenehme Sache zu mengen. Aber wir können es nun einmal nicht lassen und müssen uns immer in Dinge mischen, die uns nichts angehen. Das wollte ich sagen, Sir, als Sie mich nicht verstanden.« Wenn ich jetzt an seinen höhnisch schielenden Blick zurückdenke, wundere ich mich, dass ich ihn nicht an der Gurgel packte und ihm den Atem aus dem Leibe zu schütteln versuchte. »Ich glaube wohl, ich drückte mich nicht ganz deutlich aus«, sagte er, »und Sie auch nicht. Natürlich waren wir beide geneigt, einen solchen Gegenstand möglichst zu vermeiden, aber endlich habe ich mich doch entschlossen, offen herauszusprechen.« »Und ich habe Dr. Strong gesagt, dass...« »Sagten Sie etwas, Sir?« Das sagte er zu dem Doktor, der geseufzt hatte. Der Ton hätte jedes Herz gerührt, aber auf Uriah brachte er keine Wirkung hervor. »Ich sagte zu Dr. Strong«, fuhr er fort, »dass jeder sehen müsste, dass Mr. Morden und die liebenswürdige und vortreffliche Dame Dr. Strongs Gattin zu viel aufeinander halten.« »Die Zeit ist jetzt wirklich da, wir alle mischen uns in Sachen, die uns nichts angehen, wo es Dr. Strong gesagt werden muss, dass dies jedermann klar wie die Sonne war, ehe noch Mr. Morden nach Ostindien ging, dass Mr. Morden nur deshalb Gründe fand, um wiederzukommen, und dass er nur deshalb immer hier ist. Als Sie hier eintraten, Sir, schlug ich meinem Kompagnon eben vor,« er wendete sich an Mr. Wickfield, »Dr. Strong auf sein Wort und seine Ehre zu sagen, ob er dieser Meinung nicht schon längst gewesen wäre. Kommen Sie, Mr. Wickfield, wollen Sie so gut sein, das zu sagen, ja oder nein, Sir? Kommen Sie, Kompagnon.« »Um Gottes Willen, lieber Doktor«, sagte Mr. Wickfield und legte die Hand wieder unentschlossen auf den Arm des Doktors, »legen Sie nicht zu viel Gewicht auf den Verdacht, den ich vielleicht gehegt habe.« »Da sehen wir's«, rief Uriah und schüttelte den Kopf. »Welch traurige Bestätigung, nicht wahr? Ein so alter Freund bei meiner Seele, als ich bloß ein Schreiber bei ihm war, Copperfield, habe ich es mindestens 20 Mal gesehen, wie er ganz außer sich darüber war. Ganz außer sich. Und das war ganz natürlich bei ihm, denn er ist selbst Vater. Ich werde ihn gewiss darüber nicht tadeln, dass Miss Agnes sich in Dinge mischte, die nicht sein durften.« »Lieber Strong«, sagte Mr. Wickfield mit zitternder Stimme, »guter Freund, ich brauche Ihnen nicht erst zu sagen, dass mein Fehler war, bei jedem nach einem alles herrschenden Beweggrund zu suchen und an alle Handlungen einen beschränkten Maßstab zu legen. Dieser Irrtum kann mir Veranlassung zu meinem Argwohn geben.« »Sie haben geargwöhnt, Wickfield«, sagte der Doktor, ohne das Haupt zu erheben. »Sie haben geargwöhnt.« »Nur heraus mit der Sprache, Kompagnon«, drang Uriah in ihn. »Ja, zu einer Zeit habe ich geargwöhnt«, sagte Mr. Wickfield. »Ich, Gott verzeihe es mir, glaubte, auch Sie argwöhnten.« »Nein, nein, nein«, erwiderte der Doktor in einem Tone des rührendsten Schmerzes. »Ich glaubte einmal«, sagte Mr. Wickfield, »dass Sie Morden nach Ostindien zu schicken wünschten, um eine wünschenswerte Trennung herbeizuführen.« »Nein, nein, nein«, gab der Doktor zur Antwort, »ich wollte Annie eine Freude machen, indem ich für einen Jugendgespielen sorgte, weiter nichts.« Das fand ich später, sagte Mr. Wickfield. Ich konnte nicht daran zweifeln, als Sie es mir sagten. Aber ich glaubte, ich bitte Sie zu bedenken, welch enger Gesichtskreis mein Hauptfehler gewesen ist, dass in einem Falle, wo eine so große Verschiedenheit im Alter vorhanden war, das ist die rechte Art, es auseinanderzusetzen, Master Copperfield, bemerkte Uriah mit kriechendem und beleidigendem Mitleid. Eine Dame von so großer Jugend und so großer Schönheit, bei aller aufrichtigen Achtung vor Ihnen, sich bei Ihrer Heirat weniger von Ihrem Herzen als von Ihrem Verstande hätte bewegen lassen können. Unzählige Gefühle und Umstände, die alle zum Guten ausschlagen konnten, zog ich nicht in Betracht. Um des Himmels willen bedenken Sie das. »Wie schonend er es auseinandersetzt«, sagte Uriah mit Kopfschütteln. »Denn ich beobachtete sie immer aus dem einen Gesichtspunkte«, sagte Mr. Wickfield, »aber bei allem, was Ihnen teuer ist, alter Freund, bitte ich Sie zu erwägen, welcher Gesichtspunkt es war. Ich muss jetzt bekennen, dass ich nicht anders kann.« »Nein, Sie können nicht anders, Mr. Wickfield«, bemerkte Uriah, »wenn es einmal so weit ist.« »Dass ich ihr allerdings misstraute«, sagte Mr. Wickfield und sah seinen Kompagnon kläglich und zerstreut an, »und dass ich glaubte, sie tue nicht ganz ihre Pflicht gegen sie. Und dass es mir manchmal, wenn ich alles sagen muss, unangenehm war, dass Agnes so vertraut mit ihr war, dass sie sehen musste, was ich sah oder mir in meiner misanthropischen Theorie einbildete zu sehen. Ich habe nie mit jemand davon gesprochen.« Ich beabsichtigte nie, es jemand zu sagen. Und obgleich es schrecklich ist, für Sie zu hören, sagte Mr. Wickfield ganz gebrochen, wenn Sie erst wüssten, wie schrecklich es für mich wäre, es zu sagen, so würden Sie Mitleid mit mir haben. In der unerschöpflichen Güte seines Herzens streckte der Doktor seine Hand aus und Mr. Wickfield hielt sie ihm kurze Zeit mit niedergebeugtem Haupte fest. »Gewiss ist das ein für jedermann sehr unangenehmer Gegenstand«, sagte Uriah, der sich während des Schweigens wie ein Aal wand. »Aber da wir einmal so weit damit sind, muss ich mir die Freiheit nehmen zu erwähnen, dass Copperfield es auch beobachtet hat.« Ich wendete mich zu ihm und frug ihn, wie er wagen könnte, sich auf mich zu beziehen. »Oh, es ist sehr hübsch von Ihnen, Copperfield«, gab Uriah zurück, »und wir wissen alle, was für ein liebenswürdiger Mensch Sie sind. Aber Sie wissen, dass Sie in dem Augenblicke, wo ich neulich Abend mit Ihnen davon sprach, wussten, was ich meinte, Copperfield. Leugnen Sie es nicht. Sie leugnen es mit der besten Absicht, aber tun Sie es nicht, Copperfield.« Das sanfte, milde Auge des guten alten Doktors wendete sich einen Augenblick auf mich, und ich fühlte, dass das Bekenntnis meiner alten bösen Ahnungen und Erinnerungen zu klar auf meinem Gesicht stand. Sträuben half nichts, das konnte ich nicht ändern, mochte ich sagen, was ich wollte, das konnte ich nicht ableugnen. Wir verstummten wieder und blieben so, bis der Doktor aufstand und ein paar Mal im Zimmer auf- und abging. Dann kehrte er wieder zu seinem Stuhl zurück, lehnte sich an den Rücken desselben und sprach, während er manchmal das Taschentuch an die Augen brachte, mit einer einfachen Ehrlichkeit, die ihm in meinen Augen mehr Ehre machte, als wenn er seinen Schmerz verborgen hätte. »Ich bin sehr zu tadeln. Ich glaube, ich bin sehr zu tadeln. Ich habe eine, die ich teuer in meinem Herzen halte, Versuchungen und Verleumdungen ausgesetzt. Denn ich nenne sie Verleumdungen, und selbst wenn sie in jemandes innerstem Bedenken geblieben sind, deren Gegenstand sie ohne mich nie hätte sein können.« Uriah Heep ließ einen näselnden Ton hören, wahrscheinlich um seine Teilnahme auszudrücken. »Deren Gegenstand meine Annie ohne mich«, fuhr der Doktor fort, »nie hätte sein können. Meine Herren, ich bin jetzt alt, das wissen Sie. Ich wüsste heute Abend nicht, was mir das Leben noch sehr teuer machen sollte. Aber mein Leben für die Treue und Ehre der Dame, welche der Gegenstand dieses Gesprächs gewesen ist. Ich glaube nicht, dass die beste Verkörperung des Rittertums die Verwirklichung der schönsten und romantischsten Gestalt, die sich jemals ein Maler gedacht hat, dies mit eindrucksvoller und rührender Würde hätte sagen können, als der einfache alte Doktor es sagte. »Aber ich sehe mich nicht imstande zu leugnen«, fuhr er fort. »Vielleicht sogar wäre ich einigermaßen gefasst gewesen, es einzugestehen, ohne es zu wissen«, dass ich vielleicht unwissentlich diese Dame zu einer unglücklichen Ehe verleitet habe. Ich bin des Beobachtens ganz ungewöhnt, und ich kann nicht umhin zu glauben, dass die Beobachtung mehrerer Leute von verschiedenem Alter und verschiedener Lebensstellung, die alle auf ein Ziel hinauslaufen, und zwar so natürlich, genauer gewesen ist als meine. Wie ich schon früher gesagt habe, hatte ich oft seine wohlwollende Weise gegen seine junge Frau bewundert, aber die achtungsvolle Zärtlichkeit, mit der er hier stets von ihr sprach, und die fast ehrerbietige Weise, mit der er den leisesten Zweifel an ihrer Schuldlosigkeit abwies, erhoben ihn in meinen Augen über alle Beschreibung. »Ich heiratete diese Dame, als sie noch sehr jung war«, sagte der Doktor. »Ich nahm sie zur Frau, als ihr Charakter sich kaum gebildet hatte. Soweit er entwickelt war, hatte ich das Glück gehabt, ihn zu bilden. Ich kannte ihren Vater gut. Ich kannte sie gut. Ich hatte ihr alles gelehrt, was ich konnte, um ihrer schönen und tugendhaften Eigenschaften willen. Wenn ich ihr Unrecht getan habe, was, wie ich fürchte, der Fall gewesen ist, indem ich, ohne es zu beabsichtigen, ihre Dankbarkeit und ihre Zuneigung benutzte, so bitte ich in meinem Herzen diese Dame um Verzeihung.« Er ging durch das Zimmer und kehrte wieder auf den alten Fleck zurück und hielt den Stuhl fest mit einer Hand, die wie seine gedämpfte Stimmung vor ernster Bewegung zitterte. »Ich betrachtete mich als eine Zuflucht für sie vor den Gefahren und Wechselfällen des Lebens. Ich überredete mich zu der Hoffnung, dass sie bei aller Ungleichheit unserer Jahre ruhig und zufrieden mit mir leben würde. Ich ließ nicht unerwogen die Zeit, wo sie wieder frei und immer noch jung und schön, aber mit gereiftem Urteil sein würde. Nein, meine Herren, bei meiner Ehre.« Sein anspruchsloses Gesicht schien fast zu strahlen von seiner Treue und seinem Edelmut. Jedes seiner Worte hatte eine Kraft, die nichts anderes ihm mitteilen konnte. »Ich habe sehr glücklich mit dieser Dame gelebt. Bis heute Abend habe ich ununterbrochen Veranlassung gehabt, den Tag zu segnen, an welchem ich ihr großes Unrecht zufügte.« Seine Stimme, die während dieser letzten Worte immer mehr gezittert hatte, schwieg für einige Augenblicke, dann fuhr er fort. »Einmal aus meinem Traume erwacht, ich bin mein ganzes Leben lang ein armer Träumer gewesen in der einen oder anderen Weise, sehe ich ein, wie natürlich es ist, dass sie nicht ohne Schmerz an ihren alten Gespielen und Altersgenossen zurückdenken kann. Dass sie mit einem unschuldigen Bedauern, mit untadelhaften Gedanken das, was ohne mich hätte werden können, betrachtet, ist, fürchte ich, wahr. Manches, was ich gesehen, aber nicht beachtet habe, ist mir während dieser letzten Prüfungsstunde mit neuer Bedeutung in die Erinnerung zurückgekehrt. Aber von jetzt an, meine Herren, darf der teuren Frauname mit keinem Wort, keinem Hauch, keinem Zweifel gepaart werden.« Eine kurze Zeit flammte sein Auge und seine Stimme war fest. Eine kurze Zeit schwieg er wieder, dann fuhr er fort. »Es liegt mir jetzt ob, die Kenntnis des Unglücks, das ich verursacht habe, so demütig, als ich kann, zu tragen. Sie sollte mir Vorwürfe machen, nicht ich ihr. Sie vor Missdeutung, die selbst meine Freunde nicht haben vermeiden können, zu sichern, wird meine Pflicht. Ich werde sie umso besser erfüllen, je zurückgezogener wir leben, und wenn die Zeit kommt, möge sie bald kommen, wenn es seine Barmherzigkeit so will, wo mein Tod sie frei macht, so werden meine brechenden Augen mit unbegrenztem Vertrauen und unbegrenzter Liebe ihr verehrtes Gesicht verlassen, und sie wird dann ohne Kummer glücklichere und schönere Tage erleben. Ich konnte ihn nicht sehen vor den Tränen, welche sein tiefer Ernst und seine Güte so verschönert, noch durch die ungeschmückte Einfachheit seines ganzen Wesens mir in die Augen brachten. Er war auf dem Wege nach der Tür, als er hinzusetzte: »Meine Herren, ich habe Ihnen mein Herz aufgetan. Ich bin überzeugt, Sie werden meinen Schmerz achten. Was heute Abend gesprochen worden ist, darf nie wieder gesprochen werden. Wickfield, geben Sie einem alten Freunde den Arm und führen Sie mich hinauf.« Mr. Wickfield eilte zu ihm. Ohne ein Wort zu wechseln, verließen sie beide langsam das Zimmer, und Uriah sah ihnen nach. »Ach, Master Copperfield«, sagte Uriah und wendete sich etwas verschüchtert an mich. »Die Sache hat nicht ganz die Wendung genommen, die hätte erwartet werden können, denn der alte Doktor, welch ein vortrefflicher Mann, ist blinder als ein Vorwurf.« Der Ton seiner Stimme genügte, mich so in Wut zu versetzen, wie ich noch nie gewesen war und seitdem nie wieder gewesen bin. »Sie Schurke«, sagte ich, »was beabsichtigen Sie, indem Sie mich in Ihre Intrigen hineinziehen? Wie können Sie es wagen, sich auf mich zu berufen, Sie Lügner, als wenn wir die Sache zusammen besprochen hätten?« Wie wir uns Stirn gegen Stirn gegenüberstanden, sah ich so deutlich in der geheimen Freude seines Gesichts, was ich schon bestimmt wusste, dass er mir sein Vertrauen aufdrang in der Absicht, mir Wehe zu tun, und dass er mir in dieser Sache eine Falle stellte, dass ich es nicht ertragen konnte. Sein langer, hagerer Backen lag einladend vor mir, und ich schlug ihn mit solcher Kraft, dass mir die Finger schmerzten, als ob ich sie verbrannt hätte. Er fasste die Hand, und wir standen so da und sahen uns einander an. So blieben wir lange Zeit, lange genug, dass ich sehen konnte, wie die weißen Zeichen meiner Finger aus dem tiefen Rot seiner Wange verschwanden und ein noch tieferes Rot hinterließen. »Copperfield«, sagte er endlich mit gepresster Stimme, »sind Sie verrückt geworden?« »Lassen Sie mich«, sagte ich und entrang ihm meiner Hand. »Sie Hund, ich will nichts mehr von Ihnen wissen.« »Wirklich nicht«, sagte er, von seiner schmerzenden Wange gezwungen, die Hand daran zu legen. »Vielleicht können Sie es doch nicht anders. Ist das nicht recht sehr undankbar von Ihnen?« »Ich habe Ihnen oft genug gezeigt, dass ich Sie verabscheue«, sagte ich. »Ich habe es Ihnen jetzt noch deutlicher gezeigt. Warum sollte ich fürchten, da Sie allen, die Ihnen zu nahe kommen, das Schlimmste tun? Was tun Sie sonst?« Er verstand vollkommen diese Anspielung auf die Rücksicht, die mich bis jetzt in meinem Verkehr mit ihm in Schranken gehalten hätte. Ich glaube sogar, dass ich mich weder zu dem Schlage noch zu der Anspielung hätte hinreißen lassen, wenn mir Agnes nicht diesen Abend die früher erwähnte Versicherung gegeben. Doch das tut nichts zur Sache. Eine zweite lange Pause folgte. Seine Augen schienen, wie sie mich ansahen, jede Farbenspielung anzunehmen, welche Augen hässlich machen können. »Copperfield«, sagte er und nahm die Hand von der Wange, »Sie sind immer gegen mich gewesen. Ich weiß, bei Mr. Wickfield waren Sie immer gegen mich.« »Sie können denken, was Sie wollen«, sagte ich, immer noch in größter Wut. »Wenn es nicht wahr ist, so ist es Ihrer umso würdiger.« »Und doch habe ich Sie immer gern gehabt, Copperfield«, entgegnete er. Ich würdigte ihn keiner Antwort, sondern nahm meinen Hut und wollte fortgehen, als er zwischen mich und die Tür trat. »Copperfield«, sagte er, »es gehören zwei Leute zu einem Zanke. Ich will nicht mit dabei sein.« »Sie können zum Teufel gehen«, sagte ich. »Sagen Sie das nicht«, erwiderte er, »ich weiß, es wird Ihnen später leid tun. Wie können Sie sich so unter mich erniedrigen, dass Sie sich so hinreißen lassen? Aber ich verzeihe Ihnen.« »Sie mir verzeihen«, erwiderte ich voller Verachtung. »Ich tue es aber, und Sie können nichts dawider haben«, gab Uriah zur Antwort. »Man denke nur, über mich herzufallen, der ich immer Ihr Freund gewesen bin. Aber zu einem Zanke gehören zwei Leute, und ich will nicht dabei sein. Ich will Ihr Freund bleiben, Ihnen zum Trotz. Jetzt wissen Sie, was Sie zu erwarten haben.« Die Notwendigkeit, das Gespräch, sein Teil davon wurde sehr langsam, der meinige sehr rasch gesprochen, sehr leise zu führen, damit das Haus zu dieser ungewöhnlichen Stunde nicht geweckt werde, trug nichts zur Verbesserung meiner Stimmung bei, obgleich sich meine Leidenschaft abkühlte. Ich sagte ihm bloß, dass ich von ihm erwartete, was ich immer von ihm erwartet habe, und was auch stets eingetroffen sei, machte die Tür auf, als wäre er eine große Nuss, die darin geknackt werden sollte, und verließ das Haus. Aber er schlief ebenfalls außer dem Hause, und ehe ich viele hundert Schritte weit weg war, holte er mich ein. »Sie fühlen, Copperfield«, sagte er mir ins Ohr, ich wendete den Kopf nicht um, »dass Sie in einer ganz falschen Stellung sind.« Eine Bemerkung, deren Wahrheit ich vollkommen fühlte und was mich nur noch mehr ins Zorn brachte. »Sie können die Sache zu keiner Heldentat machen und Sie können mir nicht verwehren, dass ich Ihnen verzeihe. Ich werde es weder gegen die Mutter noch gegen jemand anderen erwähnen.« Ich habe den festen Entschluss gefasst, Ihnen zu verzeihen, aber es muss mich wundern, dass Sie Ihre Hand gegen eine so niedrige Person aufgehoben haben. Ich fühlte mich nur weniger gedemütigt als er. Er kannte mich besser als ich mich. Wenn er wieder geschlagen hätte oder heftig geworden wäre, so wäre das eine Erquickung und eine Rechtfertigung gewesen. Aber er hatte mich auf ein langsames Feuer gelegt, auf dem ich mich die halbe Nacht herumquälte. Als ich am nächsten Morgen herauskam, läutete die Frühglocke und er ging mit seiner Mutter auf und ab. Er redete mich an, als ob nichts vorgefallen wäre, und ich konnte nicht vermeiden zu antworten. Ich hatte ihn so derb geschlagen, dass er das Zahnweh hatte, glaube ich. Jedenfalls hatte er sich das Gesicht mit einem schwarzen Tuch zugebunden, das ihn mit dem Hut oben darauf durchaus nicht verschönerte. Ich hörte, dass er sich am Montagmorgen einen Zahn herausnehmen ließ. Ich will nur hoffen, dass es ein doppelter war. Der Doktor ließ sagen, dass er nicht ganz wohl sei und blieb während der übrigen Zeit des Besuchs den größten Teil des Tages allein. Agnes und ihr Vater waren schon eine Woche fort, als wir unsere gewöhnlichen Arbeiten wieder anfingen. Am Tage vorher übergab mir der Doktor eigenhändig einen zugemachten, aber nicht versiegelten Brief. Er war an mich gerichtet und forderte mich in wenigen eindringlichen und liebreichen Worten auf, niemals von dem Vorfall des Abends zu sprechen. Ich hatte meiner Tante davon gesagt, aber niemand anderem. Es war kein Gegenstand, den ich mit Agnes besprechen konnte, aber Agnes ahnte sicherlich nicht das Mindeste von dem Vorgefallenen. Auch Mrs. Strong damals nicht, bin ich überzeugt. Mehrere Wochen vergingen, bevor ich die mindeste Veränderung an ihr bemerkte. Sie kam langsam wie eine Wolke, wenn kein Wind ist. Anfangs schien sie sich über das zärtliche Mitleid zu wundern, mit welchem der Doktor mit ihr sprach, und über seinen Wunsch, dass sie, um einige Abwechslung in ihr eintöniges Leben zu bringen, ihre Mutter zu sich nehmen möge. Oft, während wir arbeiteten und sie bei uns saß, sah ich, wie sie ihre Arbeit hinlegte und ihn mit jenem merkwürdigen Gesicht ansah. Später bemerkte ich manchmal, wie sie aufstand, die Augen voll Tränen und das Zimmer verließ. Allmählich verbreitete sich ein Trauerschatten über ihre Schönheit und wurde jeden Tag düsterer. Mrs. Markleham war jetzt zum Doktor gezogen, aber sie schwatzte und sah nichts. Als diese Veränderung über Annie kam, die früher in dem Hause des Doktors wie Sonnenschein gewesen, wurde der Doktor in seinem Äußern älter und ernster. Aber die ruhige Herzlichkeit seines Wesens und die wohlwollende, schonende Art, mit der er sie behandelte, nahm noch zu, wenn sie überhaupt zunehmen konnte. Einmal ganz früh am Morgen ihres Geburtstags, als sie sich in das Fenster setzte, während wir arbeiteten, was sie stets getan hatte, was sie aber jetzt mit einer schüchternen und unsichern Weise tat, die mir sehr rührend vorkam, fasste er ihren Kopf mit beiden Händen, küsste ihr die Stirn und verließ eilig das Zimmer, zu gerührt, um zu bleiben. Als er fort war, stand sie da wie eine Bildsäule, und dann senkte sie das Haupt, schlug die Hände zusammen und weinte vor unsäglichem Schmerz. Nach diesem Vorfall kam sie mir manchmal vor, als ob sie, wenn wir allein waren, mich anreden wollte. aber sie ließ nie ein Wort hören. Der Doktor brachte immer nur Vorschläge, ihr mit ihrer Mutter außer dem Hause Zerstreuung zu verschaffen, und Mrs. Markleham, die Zerstreuungen sehr gern hatte und mit allem anderen sehr leicht unzufrieden war, ging mit großer Bereitwilligkeit darauf ein und strömte von Lob über. Aber Annie ging in einer teilnahmlosen und freudlosen Weise nur dahin, wohin sie geführt wurde, und schien sich aus nichts etwas zu machen. Ich wusste nicht, was ich denken sollte. Ebenso wenig meine Tante, die zu verschiedenen Zeiten wohl 100 Meilen in ihrer Ungewissheit auf- und abgeschritten sein muß. Das Seltsamste aber war, dass der einzige wirkliche Trost, der in das Geheimnis dieses häuslichen Unglücks kam, von Mr. Dick ausging. Was er über die Sache gedacht oder was er davon gesehen hatte, kann ich nicht auseinandersetzen, und er würde mir nicht darin beistehen können. Aber wie ich in der Geschichte meiner Schultage erzählt habe, war seine Verehrung für den Doktor grenzenlos und die wahre Zuneigung, selbst wenn sie eins der niederen Tiere gegen den Menschen fühlt, besitzt eine Feinheit der Beobachtung, hinter welcher der schärfste Verstand zurückbleibt. In diesem Sinn des Herzens, wenn ich ihn so nennen darf, fielen bei Mr. Dick einige helle Strahlen der Wahrheit. Mit Stolz war er wieder in sein altes Recht eingetreten, in seinen freien Stunden mit dem Doktor im Garten auf- und abzugehen, wie er es in Canterbury getan. Aber kaum war die Krise eingetreten, so widmete er alle seine freie Zeit, und er stand früher auf, um mehr Zeit zu haben, diesen Spaziergängen. Wenn er früher nie so glücklich gewesen war, als wenn ihm der Doktor aus dem wunderbaren Werke, dem Wörterbuche, vorlas, so war er jetzt ganz unglücklich, wenn der Doktor es nicht aus der Tasche zog und anfing. Wenn der Doktor und ich beschäftigt waren, gewöhnte er sich jetzt an, mit Mrs. Strong auf- und abzugehen und sie bei der Pflege ihrer Lieblingsblumen oder im Reinigen der Beete zu unterstützen. Er sprach wohl kaum ein Dutzend Worte in der Stunde, aber seine stille Teilnahme und sein aufmerksames Gesicht fanden sofort Anklang in den Herzen beider. Jeder wusste von dem anderen, dass er ihn liebe und dass er beide liebte. Und er wurde nun, was niemand anders werden konnte, ein einigendes Band zwischen beiden. Wenn ich an ihn denke, wie er mit seinem unsäglich weisen Gesicht neben dem Doktor auf- und abschritt, erfreut über die harten Worte, die er aus dem Wörterbuch hören musste, wie er hinter Annie große Gießkannen hertrug, wie er auf den Beeten niederkniete und mit wahren Pfoten von Handschuhen geduldige und feine Arbeit unter den kleinen Blättern verrichtete, wie er, wie es kein Philosoph hätte tun können, in allem, was er tat, ein zartes Verlangen an den Tag legte, ihr Freund zu sein, wie er Teilnahme, Zutrauen und Liebe aus jeder Öffnung seiner Gießkanne hervorträufeln ließ, wie er niemals in dieser seiner besseren Stimmung, welche dem Kummer eine Stütze war, irre wurde, niemals den unglücklichen König Karl mit in den Garten brachte, niemals seinem Dienst untreu wurde, niemals das Bewusstsein verlor, dass hier etwas nicht recht sei, oder den Wunsch, es wieder gut zu machen, so schäme ich mich fast zu wissen, dass er nicht ganz bei Sinnen war, wenn ich an das Wenige denke, was ich mit meinem Verstande ausgerichtet habe. »Niemand als ich kennt diesen Mann, Trot«, sagte meine Tante voll Stolz, wenn wir von ihm sprachen. »Dick wird sich noch auszeichnen.« Ehe ich dieses Kapitel schließe, muss ich noch von einem anderen Vorfall sprechen. Während der Besuch immer noch bei dem Doktor war, bemerkte ich, dass der Briefträger jeden Morgen Uriah Heep, der die ganze Zeit über in Highgate blieb, 2 oder 3 Briefe brachte und dass diese immer in einer geschäftsmäßigen Weise von Mr. Micawber, der jetzt eine Runde Juristenamt hatte, adressiert waren. Es freute mich, in diesen schwachen Zeichen zu bemerken, dass Mr. Micawber sich wohl befinde, und ich war daher nicht wenig erstaunt, als ich um diese Zeit folgenden Brief von seiner liebenswürdigen Frau empfing. Canterbury, Montagabend. Sie werden sich wahrscheinlich wundern, lieber Mr. Copperfield, dass Sie von mir diesen Brief empfangen. Noch mehr über seinen Inhalt. noch mehr über die Bedingung unbedingten Schweigens, welche ich nicht umhin kann, zu machen. Aber meine Empfindungen als Gattin und Mutter bedürfen der Erleichterung. Und da ich nicht meine Familie, die den Gefühlen Mr. Micawbers schon lange unangenehm ist, zu Rate ziehen kann, so kenne ich niemanden, den ich besser um Rat fragen könnte, als meinen Freund und früheren Mietsmann. Sie werden wissen, lieber Mr. Copperfield, dass zwischen mir und Mr. Micawber, den ich nie verlassen werde, immer gegenseitiges Vertrauen geherrscht hat. Mr. Micawber hat vielleicht manchmal einen Wechsel ausgestellt, ohne mich zu Rate zu ziehen, oder hat mich getäuscht über die Zeit, wo diese Wechsel fällig werden. Das ist wirklich geschehen, aber im Allgemeinen hat Mr. Micawber keine Geheimnisse gehabt vor dem Busen der Liebe, ich meine seine Gattin, und hat regelmäßig bei dem Zu-Bette-Gehen die Ereignisse des Tages in Erinnerung gebracht. Sie können sich nun denken, lieber Mr. Copperfield, wie groß der Schmerz meiner Empfindungen sein muss, wenn ich Sie benachrichtige, dass Mr. Micawber sich ganz und gar verändert hat. Er ist zurückhaltend, er ist geheimnisvoll. Sein Leben ist ein Rätsel für die Teilnehmerin an seinen Freuden und seinem Kummer, ich meine wieder seine Gattin, und wenn ich Ihnen sagen wollte, dass ich außer der Tatsache, dass er sich von morgen bis zum späten Abend in der Expedition befindet, so wenig von ihm weiß als von dem Manne im Süden, von dessen Mund die gedankenlosen Kinder ein nichtiges Ammenmärchen von kaltem Pflaumenpudding erzählen, so würde ich einen Volksaberglauben benutzen, um eine wirkliche Tatsache auszudrücken. Aber das ist noch nicht alles. Mr. Micawber ist mürrisch. Mr. Micawber ist streng. Mr. Micawber ist entfremdet seinem ältesten Sohne und seiner Tochter. Er betrachtet seine Zwillinge nicht mehr mit Stolz. Er sieht selbst den unschuldigen Fremdling, der als letztes Mitglied in unseren Kreis getreten ist, mit gleichgültigem Auge an. Die pekuniären Mittel zur Bestreitung unserer Ausgaben, auf das Äußerste beschränkt, sind von ihm nur mit der größten Schwierigkeit zu erlangen, und selbst unter der fürchterlichen Drohung, dass er sich auf ein Festes setzen wolle, das ist genau das Wort, und er verweigert unerbittlich jede Aufklärung über diese zur Verzweiflung bringende Politik. Das ist schwer zu ertragen, das ist herzbrechend. Wenn Sie mir mit Berücksichtigung meiner schwachen Kräfte einen Rat geben wollen, was am besten in einem so ungewöhnlichen Dilemma zu tun ist, so würden Sie eine neue zu den vielen mir schon auferlegten freundlichen Verpflichtungen fügen. Mit einem freundlichen Gruß von dem zum Glück nach nichts ahnenden jungen Fremdling verbleibe ich, lieber Mr. Copperfield, Ihre tief betrübte Emma Micawber. Ich fühlte mich nicht berechtigt, einer Frau von Mrs. Micawbers Erfahrung einen anderen Rat zu geben, als dass sie versuchen sollte, Mr. Micawber durch Geduld und Freundlichkeit wieder zu gewinnen, was sie, wie ich wohl wusste, jedenfalls tun würde. Aber der Brief veranlasste mich, sehr viel über ihn nachzudenken. Ende von Abschnitt 5. Gelesen von Jos van Aken, Braunschweig, 19. Januar 2025.